Wer einmal wirklich grauenvolle, um nicht zu sagen beschissene Lyrik lesen will, besuche den Twitter-Account des Schweizer Schriftstellers Martin Suter. twitter.com/martinsuter.com. Suter, dem Publikum in erster Linie bekannt als Romancier, nicht aber als Lyriker, twittert dort ausschließlich und fast täglich Gedichte. Dies jedoch allem Anschein nach ohne besondere Qualitätsansprüche. Nach ein wenig Durchgescrolle frage ich mich ernsthaft, ob Suter seine Gedichte voller dichterischer Selbstüberzeugung twittert oder ob ich einen oder gar mehrere Ironielayer nicht gette. Ein erstes Beispiel. Die US-Präsidentenwahl hat der Welt den Nerv getötet. Sogar der Mond ist vom Skandal deutlich sichtbar leicht errötet. Sein Originalzitat, wie alle, nachzulesen auf Twitter. Ich kann gern die Links nachher noch durchgeben, wer möchte. Gemeint ist in diesem Gedicht vom 21. Januar 2019 der an diesem Datum aufgrund einer totalen Sonnenfinsternis rot erscheinende sogenannte Blutmond. Dass der Mond mit dem Erröten fast genau 2 Jahre zu spät dran ist, Trump wurde am 20.01.2017 inauguriert und dass sich seit Trumps Amtseinführung 4 weitere Mondfinsternisse ergeben haben. Ja, mei, was soll's, wenn's uns halt gerade so ein schönes Gedichtlein zum Twittern hergibt. Zumal Suter ja jeden Mondschmarrn zu verarbeiten scheint. Noch so einen, der monatlich auftritt, wie etwa ein fast voller Mond. Ich zitiere: Eine stille Winternacht, die Welt wie unbewohnt. Und über diese Stille wacht ein fast voller Mond. Gehen wir einmal davon aus, dass es Suter ernst ist mit seinen Gedichten. Dann handelt es sich nicht nur um Banalitäten ersten Ranges, die nur aufgrund der Reimwörter aneinander geleimt werden können, sondern, was noch vorher wehtut, um Gedichte, die mindestens in jedem dritten Vers derart holpern, wie man es allerhöchstens Onkel Erwin bei Gelegenheitsgedichten zum Geburtstag oder Ähnlichem nachsehen würde. Zumindest dann, wenn man schon 4 Bier getrunken hat. Ich zitiere Suter vom 19. Januar dieses Jahres. Ich bin auf einem weißen Berg. So hoch liegt überall der Schnee, dass ich gar nicht darüber sehe. Bin wieder wie als Kind ein Zwerg. Martin Suter also, hoch oben auf dem Berg, noch höher nur der Schnee, der ihn ringsum überragt, sodass er nicht mehr darüber sieht. Der dritte Vers passt wieder nicht, quod erat demonstrandum. Wahrscheinlich hat ihm jemand eine Schneise durch die Schneemassen geschaufelt, durch die er jetzt hindurchlatscht. Weil wenn der Herr Dichter auf dem meterhoch eingeschneiten Berg umherwandeln will, soll er das natürlich tun können müssen. Wo kämen wir schließlich hin, wenn er, wie jeder andere Mensch auch, einfach vernünftigerweise im Tal drunten bleiben müsste? Was, wenn ihm eine Winterwanderung wie diejenige Goethes auf den Brocken im Harz verwehrt bliebe, aus der immerhin dessen Gedicht Harzreise im Winter hervorging, das Goethes Dichterruhm ja wohl nun mal endgültig besiegelte? Nein, das kann niemand wollen. Und deswegen schicken wir die Schneekatze hoch, metertiefe Schneisen zu pflügen. Und dass Suter sich darin dann fühlt, nicht wie ein Halbgott, sondern wieder zwergenhaft wie ein Kind, richtig wäre hier Kleinkind, damit muss er entweder selber klarkommen oder er dreht selbst das noch ins Poetische rüber. anderen Tweets macht er sich manchmal Sorgen. Ich zitiere: Wenn wir uns bereits am Morgen schon auf den Abend freuen, mache ich mir manchmal Sorgen, dass wir es einst bereuen. Denn viel länger wirkt das Leben, wenn wir von dem Dazwischen uns ein wenig Mühe geben, auch etwas zu erwischen. Von der grauenvoll stümperhaften Form abgesehen, da macht er sich also manchmal, während er sich am Morgen so richtig schön auf den Abend freut, Sorgen, eben dies irgendwann mal zu bereuen. Freilich macht er sich dabei nicht immer Sorgen oder gar, er hört einfach auf, sich am Morgen auf den Abend zu freuen. Denn so tief scheint die Erkenntnis nicht zu rühren, dass das Leben viel länger wirkt. Hä? Wenn er sich den ganzen Tag über von morgens bis abends nur ein wenig Mühe gibt, etwas davon zu erwischen, hä? Dass es ihn beim sich Sorgen machen immer aus der Sorgenbahn trägt oder er es halt gleich ganz bleiben lässt und stattdessen versucht, etwas vom Leben, das sich verhuschelt, wuzelig zu entziehen, scheint wie ein Eichhörnchen zu erwischen. Und worauf freut er sich eigentlich, unser Herr Dichter? Auf den Flug der Minerva etwa, die diesen laut Hegel bekanntlich erst abends startet? Ohne die Antwort apodiktisch vorwegnehmen zu wollen, stelle ich sachte zur Diskussion: Wohl kaum. Jetzt mag natürlich jemand einwenden, freilich hier Mords rumkritisieren und selber wieder keinen geraden Vers zusammendichten können. Dieser Vorwurf wäre zwar Quatsch, aber dennoch stehe ich nicht an, hier meine kleine Martin-Suter-Huldigung vorzutragen. Lieber Martin Suter, hör bitte auf zu dichten, denn du bist kein Guter. Es reicht halt nicht mit Reimen, Zeilen zusammen zu leimen. Und von den Metren zum Beispiel, hier passt was mit Freistil, beherrschst du nicht mal die Schlichten. Das reimt jetzt auf Dichten im zweiten Vers. Drum sage bitte auf Wiederschauen und produziere nicht mehr so einen Schaum. Vielen Dank, dein André Jank.